1. Jahweh sprach zu Mose, 2. Er befahl Mose, Aaron und seinen Sohnen mitzuteilen, dass sie die heiligen Gaben der Israeliten, die mir geweiht sind, mit großer Sorgfalt behandeln sollen, meinen heiligen Namen nicht zu entweihen, ich bin Jahweh. 3. Jahweh sagt weiter, wenn jemand von euren Nachkommen, jetzt oder in Zukunft, sich den heiligen Gaben nahet, die Israeliten Jahweh weihen, warende unrein ist, so soll dies Person aus meiner Gegenwart entfernt werden, ich bin Jahweh. Für ein Nachkomm Aarons, der aussätzig ist oder einen Ausfluss hat, darf von den heiligen Gaben nicht essen, bis wieder rein ist. Ebenso darf niemand essen, der ein durch ein Leiche während reinigte Person berührt hat oder dessen Samenfluss abgegangen ist. 5. Oder wer ein unreines Tier oder einen Menschen berührt hat, der durch irgendeine Unreinheit unrein geworden ist. 6. Wer ein solche Unreinheit berührt hat, bleibt bis zum Abend unrein und darf erst von den heiligen Gaben essen, nachdem seinen Körper gebadet hat. 7. Sobald die Sun untergegangen ist, wurde wieder rein und darf dann von den heiligen Gaben essen, die seine Nahrung ist. 8. Darf kein Aas oder von wilden Tieren Gerasenes Fleisch essen, sich nicht der Dirch zu wehren reinigen, ich bin Jahweh. 9. Sie sollen mein Vorschriften befolgen, damit sie sich nicht durch die Entweihung des Geheiligten versündigen und infolge dessen sterben, ich bin Jahweh, der sie Highlight. 10. Kein Fremder darf von den heiligen Gaben essen, auch ein Basas oder Tagalona eins Priesters ist dazu nicht berechtigt. 11. Wenn ein Priester jedoch einen Sklaven für Geld erwirbt, darf dieser davon essen, ebenso dürfen die in seinem Haus geborenen Sklaven von seiner Speise essen. 12. Ein Priester Tochter, die einen Nichtpriester geheiratet hat, darf nicht von den Heiligen abgeben essen. 13. Ein Priester Tochter Hingegen, die Witwe oder geschieden und kinderlos ist und in das Haus ihres Vaters zurückkehrt, darf wieder von seiner Speise essen, jedoch darf kein Fremder davon essen. 14. Wenn jemand versehentlich von einer heiligen Gabe ist, muss den Wut der Gabe plus ein Fünftel davon dem Priester zurückerstatten. 15. Die Priester sollen die heiligen Gaben der Israeliten, die als Abgabe für Jahweh bestimmt sind, nicht entweihen. 16. Damit sie sich nicht durch den Verse dieser Gaben schuldig machen, den ich bin Jahweh, der sie Highlight. 17. Jahweh sprach ernüt zu Mose, 18. Sprich zu Aaron, seinen Sohnen und allen Israeliten, wenn jemand aus dem Haus Israel oder ein Fremder in Israel ein Opfergabe darbringt, seis ein Gelübde oder ein Freiwillig Gabe, die sie Jahweh als Brandopfer darbringen wollen, 19. Dann musst ein fellerloses mannliches Tier von den Rinden, Lammen oder Ziegen darbringen, damit es angenommen wird. 20. Dürft nichts darbringen, was einen Makel hat, denn es wird nicht angenommen werden. 21. Wenn jemand Jahweh ein Heilsopfer von Rinden oder Schafen darbringen mokti, seis Erfüllung eins Gelübdes oder als Freiwillig Gabe, must das Tier fellerlos sein, damit es angenommen wird, es darf keinerlei Makel aufweisen. 22. Tier, die blind sind, ein Gebroschens Glied oder ein Wund haben, oder mit Geschwuren, Kratzer oder Flechten behaftet sind, dürft Jahweh nicht opfern und kein solches Tier als Führopfer auf den Alter legen. 23. Ein Rind oder Schaf mit zu Langen oder zu Kursen Glieden darf als Freiwillig Gabe dargebracht werden, als Gelübdeopfer wird es jedoch nicht angenommen werden. 24. Tier, deren Hoden zerquetscht, zerschlagen, abgerissen oder ausgeschnitten sind, dürft Jahweh nicht opfern. Sollt auch kein solchen Vestemelten Tier in eurem Land halten oder zuchten. 25. Noch von einem Ausländer erwerben, sie als Spies ihres Gottes dazu bringen. Denn sie haben einen Schaden und einen Makel, weshalb sie nicht angenommen werden. 26. Jahweh sprach weiter zu Mose. 27. Wenn ein Rind, Lamm oder Zicklein geboren wird, soll es sieben Tage bei seiner Mutter bleiben. ABDM opten tag jedoch word es als Führopfer. Für Jahweh angenommen. 28. Dürft ein Rind oder Schaf nicht zusammen mit seinem Jungen selben tag schlachten. 29. Wenn er Jahwe ein Dankopfer darbringt, sollt er es so opfern, das ist angenommen word. 30. Es muss selben Tag verset werden, dürft nichts davon bis zum nächsten Morgen übrig lassen, ich bin Jahwe. 31. Beachtet daher mein Gebot und handelt danach, ich bin Jahwe. 32. Entweit meinen heiligen Namen nicht, damit ich inmitten der Israeliten geheiligt word, ich bin Jahwe, der Juk highlight. 33. Der Juk aus Ägypten herausgeführt hat, meu Gott zu sein, ich, Jahwe.